Er nannte es den Tunnel betreten. Ein ganz persönlicher Ausdruck, den er niemand anderem, schon gar nicht seiner Frau gegenüber, verwendete. Er wusste genau, was im Tunnel sein bedeuten sollte und worin es bestand. Hinterher hatte er oft vergeblich versucht, den genauen Moment zu bestimmen, in dem er den Tunnel betrat. Schlusslichter. Hörspiel nach dem Roman von Georges Simenon. Übersetzung aus dem Französischen, Stefanie Weiß. Müde? Geht. Im Sommer, wenn die Kinder im Feriencamp waren, trafen sie sich jeden Abend um die gleiche Zeit. Immer auf denselben Barhockern. An diesem Freitag am Labor Day hatten es die Leute besonders eilig, ins Auto oder in den Zug zu steigen, um ans Meer oder aufs Land zu fahren. In einer Stunde würde New York leergefegt sein. Dann hockten in den weniger belebten Vierteln nur noch vereinzelte Menschen vor ihrer Haustür. Die Männer in Hemdsärmeln und die Frauen mit nackten Beinen. Hier, bitteschön, Ihre Drinks. Danke, Louis. Du kannst auch duschen, bevor wir losfahren. Das war ihre Art, sich um ihn zu kümmern. Und sie bedachte ihn dabei mit einem Blick, wie man ihn einem Kind zuwirft, das eine Krankheit ausbrütet. Bestimmt hatte sie auch schon die Schweißränder unter seinen Achseln bemerkt. Das war umso ärgerlicher, als sie selbst so frisch war wie am Morgen, wenn sie das Haus verließ. Ohne eine Knitterfalte in ihrem Sommerkostüm. Niemand wäre bei ihrem Anblick auf den Gedanken gekommen, dass sie den ganzen Tag im Büro verbracht hatte. Holen Sie die Kinder ab? Mhm. In New Hampshire? In Maine. Wie viele Eltern mochten sich wohl in New York und Umgebung heute Abend auf den Weg machen, um ihre Kinder in einem Feriencamp im Norden abzuholen? 100.000? 200.000? Also ich habe diesmal meine Frau und den Kleinen zu meiner Schwiegermutter in der Nähe von Quebec geschickt. Sie kommen morgen mit dem Zug zurück. Steve überlegte, einen zweiten Martini zu bestellen. Ja. Nur einfach so. Oder eher, weil das kein gewöhnliches Wochenende war. Nach ihrer Rückkehr aus Maine würde es vorbei sein mit dem Sommer und den Ferien. Dann würden die Tage allmählich kürzer und ein viel komplizierteres Leben würde beginnen. Ohne die Möglichkeit, sich ab und zu gehen zu lassen. War das nicht ein Glas wert? Zahlst du? Es ist Zeit, dass wir gehen. Der National Safety Council rechnet für heute Abend... Hast du was dagegen, wenn wir kalt essen? ...40 Millionen Autofahrer auf den Nein, Straßen im Gegenteil. Vereinigten Staaten und schätzt, dass zwischen heute und Montagabend 435 Menschen durch Verkehrsunfälle ins Leben kommen. Geben Sie Acht, dass Sie nicht zu den Opfern gehören. Fahren Sie vorsichtig. Es macht irgendwie keinen Sinn, zu früh loszufahren. In ein, zwei Stunden wird der schlimmste Verkehr vorbei sein. Im Sommer hatte er immer ein Gefühl von Leere. Als ob sie keinen Grund hätten, beide zu Hause zu sein. Zumal sie auch nicht wussten, was sie mit ihren Abenden anfangen sollten. Auch hier im Haus stand mit der Rückkehr der Kinder eine Veränderung bevor. Ich gehe Zigaretten holen, während du die Sandwiches machst. Okay? Es sind noch welche im Schrank. Ja, aber wir sparen Zeit, wenn ich Volltanke und den Ölstand kontrollieren lasse. Scotch? Eigentlich mochte er kein Rye. Er hatte sich für den stärkeren Whisky entschieden, weil er die ganze Nacht keine Gelegenheit mehr zu einem Schluck haben würde. Bitte sehr. Und ihn eine stundenlange Fahrt auf dem Highway bevorstand. Konnte man sagen, dass er den Tunnel betreten hatte? Er hatte zwei Gläser getrunken. So viel trank er auch, wenn sie ins Theater ging und Nancy dasselbe bestellte wie er. Hast du Zigaretten mitgebracht? Du hast doch gesagt, dass welche im Schrank sind. Ich habe vollgetankt und mich um die Reifen gekümmert. Ja, dann besorgen wir unterwegs welche. Du kannst nach dem Essen duschen, wenn ich die Küche mache. Sie kommandierte ihn zwar nicht herum, gestaltete ihr gemeinsames Leben aber ganz selbstverständlich nach ihren Vorstellungen. Er war im Unrecht. Er fühlte sich im Unrecht. Immer wenn er ein oder zwei Drinks zu sich genommen hatte, sah er sie mit anderen Augen. Dann ging ihm auf die Nerven, was ihm sonst normal vorkam. Du solltest dein Tweedsacko und den Regenmantel mitnehmen. Woran denkst du? An nichts. Als er sich hinter das Steuer setzte, war sein frisches Hemd trotz Wind und bedecktem Himmel schon wieder durchgeschwitzt. Ich bin gespannt, ob Dan noch mehr gewachsen ist. Letzten Monat ist er ziemlich in die Höhe geschossen. Seine Beine, die kamen mir noch dünner vor. Ich glaube, das ist normal in dem Alter. Fahren wir dieselbe Strecke wie letztes Mal? Wir hatten uns doch geschworen, den nie wieder zu nehmen. Na, die ist aber am praktischsten. Eine Viertelstunde später hingen sie zwischen tausenden anderer Wagen, die alle in dieselbe Richtung fuhren. Bist du wirklich nicht müde? Nein. Du hättest auf die dritte Spur wechseln sollen. Ja, ich versuch's. Nee, nicht jetzt. Hinter uns spielt einer verrückt. Zigarette? Ja, gern. Wenn er am Steuer saß, zündete sie die Zigaretten immer an und hielt sie ihm dann hin. Während er den Blick auf die Straße gerichtet hielt, hatte er im Halbdunkel Nancys blasses Profil im Augenwinkel. Woran denkst du? An nichts. Siehst du? Und du? An die Kinder. Das stimmte nicht. In Wirklichkeit dachte auch er an nichts Bestimmtes. Genauer gesagt, bedauerte er gerade, dass er es geschafft hatte, sich in die dritte Spur einzufädeln. Jetzt konnte er die Spur kaum wieder wechseln, ohne dass seine Frau nach dem Grund fragen würde. Denn gleich, wenn sie den Parkway hinter sich hatten, gab es mehrere Bars am Straßenrand. Es sieht so aus, als hätten wir das Gewitter hinter uns. Frierst du nicht? Nein. Und du? Noch nicht. Ich zieh mir nachher den Mantel über. Na, jetzt, wo das Gewitter vorbei ist, kann ich es ja nochmal mit dem Radio versuchen. Am Labor Day-Wochenende hat es einen ersten tödlichen Unfall gegeben. Ein Fahrzeug stieß auf der Kreuzung der Schnellstraße 1 in Darien mit einem LKW zusammen. Fahrer und Beifahrer waren auf der Stelle tot. Der LKW-Fahrer blieb... Wenn wir Providence hinter uns haben, dann wird es leerer. Ja, bis der Verkehr aus Boston dazukommt. Rechts waren jetzt Neonschilder aufgetaucht. Neben den Tankstellen die einzigen Hinweise auf menschliches Leben. Die Städte und Dörfer hatten sich verkrochen. Die einzige greifbare Wirklichkeit waren die Restaurants und Bars, die alle 5 oder 10 Meilen aus dem Dunkel auftauchten und mit roten, grünen oder blauen Buchstaben für eine Bier- oder Whisky-Marke Reklame machten. Er war immerhin schon auf der mittleren Spur. Was machst du? Fast hätte er die Bar verfehlt, auf deren Neonschild Little Cottage stand. Ich muss auf Toilette. Hast du Durst? Nein. Ich warte im Auto. Ein Martini, trocken, mit Zitronenscheibe. Als er die Tür zum Little Cottage aufgestoßen hatte, fühlte er sich sofort wie ein anderer Mensch. Einfach? Doppelt. Er nahm lieber einen Doppelten, weil seine Frau ihn wahrscheinlich nicht mehr anhalten lassen würde. Ob sie etwas sagt? Reichte es nicht, dass er ihretwegen darauf verzichtete, ein paar Minuten länger zu bleiben und ein bisschen zu entspannen? Wiederholst du ihm einfach, was ich dir eben gesagt habe. Sonst nichts. Ach, er versteht schon, ich sage es dir. Jetzt hör endlich auf, mir auf die Nerven zu gehen. Er hatte sein Glas in 2 Zügen geleert. Oh, das tut gut. Ein bisschen Alkohol konnte ihm doch nichts anhaben. Warum fühlte er sich trotzdem gehemmt und schuldig? Nancy stellte ihm keine Fragen und sagte nichts. Umleitung. Ja, habe ich gesehen. Links. Das Blut schoss ihm in den Kopf, denn fast wäre er rechts gefahren. Jedes Mal, wenn wir die Strecke fahren, ist irgendwo eine Umleitung. Als ob die Straße nicht im Winter ausbessern können. Schnee. Ja, dann halt im Herbst. Jedenfalls nicht zu einer Zeit, wo 40 Millionen Autofahrer unterwegs sind. Du bist über die Kreuzung hinausgefahren. Was? Welche Kreuzung? Die mit dem Hinweisschild zum Highway. Und die hinter uns? Das wollen eben nicht alle nach Maine. Ah, da, na, was ist das? Was glaubst du, hat dein Hinweisschild bedeutet? Wir sind nicht auf der Eins. Na, das werden wir ja noch sehen. Was ihm zusetzte, war die Sicherheit seiner Frau. Die Ruhe, mit der sie ihm antwortete. Du kannst dich wohl nie irren, oder? Hm? Hm? Tja. Sag, was denkst du? Erinnerst du dich noch an die Fahrt, als wir einen Umweg von 60 Meilen gemacht haben? Ja, aber da haben wir immerhin den ganzen Stau umfahren. Was reiner Zufall war. Nancy, wenn du Streit willst, dann gib's einfach zu. Ich will keinen Streit. Ich versuche herauszufinden, wo wir sind. Und ich bin der Fahrer, also tu mir den Gefallen und kümmere dich nicht drum. Wir müssen irgendwo zwischen der 1 und der 82 sein. Auf einer Straße, die hier keine Nummer hat. Die in Richtung Norwich führt. Sie versuchte zu spät, ein Ortsschild zu lesen, das aus dem Dunkel aufgetaucht war. Willst du wirklich nicht kehrt machen? Nein. Wütend? Wer? Ich? Ja, du. Gib zu, dass du wütend bist, weil ich vom Highway abgekommen bin und wir jetzt einen kleinen Umweg von ein paar Meilen machen. Achtung! Was denn? Du bist fast in die Böschung gekommen. Und jetzt kann ich auf einmal nicht mehr fahren, oder was? Das hab ich nicht gesagt. Das hast du vielleicht nicht gesagt, aber ich will dir mal was sagen. Und das solltest du dir ein für alle Mal merken. Mhm. Und du bist vielleicht die Einzige, die das noch nicht begriffen hat, Nancy. Aber du bist ein Nervensäge. Schau bitte auf die Straße, ja? Aber ja doch. Ich schaue auf die Straße. Ich fahre langsam und vorsichtig. Das Schlechte an Nancy war, dass sie immer auf den Schienen blieb. Ohne je einer Laune nachzugeben. Würdest du mich bitte fahren lassen? Ganz sicher nicht. Er bemühte sich, seine Gefühle und alles, was er in den 11 Jahren ihrer Ehe jeden Tag seines Lebens empfunden hatte, in Worte zu fassen. Gerade eben auf dem Parkway, da hatte ich das Gefühl, ein Zug zu sein. Immer auf denselben Schienen bleiben müssen. Andere haben mal hier, mal da angehalten, sind ausgestiegen. Mussten die etwa um Erlaubnis fragen, ein Glas Bier trinken zu gehen? Du hast Bier getrunken? Was? Nein. Martini? Ja. Einen doppelten? Ja. Und zuvor? Vor was? Vor unserer Abfahrt? Ich verstehe nicht, wovon du redest. Steve, was hast du getrunken, als du tanken gefahren bist? Nichts. Oh. Glaubst du mir nicht? Wenn es stimmt, hat der doppelte Martini stärker gewirkt als sonst. Glaubst du, ich bin betrunken? Ja, jedenfalls redest du so, wie wenn du getrunken hast. Warum willst du das nicht verstehen? Was soll ich denn verstehen? Dass ich wirklich glücklich mit dir wäre, wenn du bereit wärst, mich wie ein Mann zu behandeln. Ja, indem ich zulasse, dass du unterwegs in jeder Kneipe was trinkst, oder was? Bin ich vielleicht ein Säufer? Ein Säufer hätte ich nie geheiratet. Was ist eigentlich los mit dir? Nichts wäre mit mir los, wenn du mich nicht wie den letzten Dreck behandeln würdest. Wir kommen gleich an eine Kreuzung. Ich möchte gern die Schilder lesen. Die Polizei hat Hinweise, dass Sid Harrigan, der in der vergangenen Nacht aus Sing Sing ausgebrochen ist, und den Fahndern bisher entkommen. Was machst du jetzt? Das siehst du doch, ich halt an. Die Bar machte einen heruntergekommenen Eindruck. Die davor parkenden Autos waren allesamt alte Schrottkisten. Was seine Lust hineinzugehen nur erhöhte. Ich warne dich, wenn du aussteigst, fahr ich allein weiter. Er sah sie einen Augenblick ungläubig an. Sie hielt seinen Blick stand. Okay. Sie wirkte noch genauso frisch wie bei der Abfahrt in New York. Eiskalt das Aas, dachte er. Vielleicht wäre nichts geschehen und er hätte die Segel gestrichen. wenn sie nicht noch gesagt hätte: Du kannst ja mit dem Bus weiterfahren. Er spürte, wie ihm ein Lächeln um die Lippen spielte. Er war ganz ruhig, als er die Hand nach dem Zündschlüssel ausstreckte, ihn abzog und in die Tasche steckte. Noch nie war ihm so etwas passiert. Er konnte nicht mehr zurück. Was darf's denn sein, Fremder? Ein Rye. Diesmal ging es ihm nicht um den stärkeren Schnaps. Er nahm Rye, weil es hier aufgefallen wäre, wenn er Scotch bestellt hätte. Er wollte Nancy nicht so lange allein lassen. Er durfte aber auch nicht zu schnell zum Wagen zurückgehen, um das, was er durch sein Verhalten erreichen wollte, nicht gleich wieder zu verspielen. Der Nächste geht auf meine Rechnung, mein Lieber. Es war der Mann rechts von ihm. Blonde Haare, blaue Augen. Er war allein, hatte die Ellenbogen auf den Tresen gestützt und als Steve ihn ansah, erwiderte er den Blick geradezu herausfordernd. Er musste viel getrunken haben. Ja, danke. Aber meine Frau, die... Steve hatte es eilig, zu Nancy zurückzugehen. Gleichzeitig fürchtete er, diesen Mann zu enttäuschen, den er nicht kannte und der ungefähr sein Alter haben musste. Nochmal das Gleiche. Er hätte gerne etwas gesagt, wusste aber nicht, worüber er reden sollte. Seinem Nachbarn war das Schweigen nicht unangenehm und er fixierte ihn zufrieden, als ob sie alte Freunde wären, die sich auch ohne Worte verstehen. Es musste Gemeinsamkeiten zwischen ihnen geben, die Steve gerne entdeckt hätte. Aber der Gedanke, dass seine Frau jetzt seit beinahe 10 Minuten auf ihn wartete, versetzte ihn in eine Art Panik. Er bezahlte seine Runde und streckte dem anderen verlegen die Hand hin, der sie ergriff und ihm so fest in die Augen blickte, als wollte er ihm eine geheime Botschaft übermitteln. Nancy? Nancy? Er bemerkte, dass unter den parkenden Autos Nancy? Mehrere Lieferwagen waren, schlängelte sich bis zu seinem Wagen durch und blieb wie angewurzelt stehen, als er sah, dass seine Frau nicht drin saß. Nancy! Zuerst dachte er, sie sei ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten und blickte sich nach ihr um. Aber als er sich durchs Wagenfenster beugte, fiel sein Blick auf einen Zettel, der auf dem Sitz lag. Ich fahre mit dem Bus weiter. Gute Reise. Er warf beim Fahren suchende Blicke auf den Rand der Straße, die, soweit das bei Nacht zu erkennen war, durch Felder oder Brachland führte. Er entdeckte niemanden, erreichte die Kreuzung, wo die Busse hielten und stoppte vor einer Cafeteria. Halten die Busse hier? Den nach Providence haben sie gerade eben verpasst. Der ist vor 5 Minuten hier durch. Haben Sie vielleicht eine junge Frau mit einem hellen Kostüm gesehen? Womöglich hatte sie einen Gabardinenmantel an? Nee. Nee, hier ist sie nicht reingekommen. Ohne auf die Karte zu schauen oder irgendjemanden zu fragen, wo er war, warf er sich wieder in den Wagen und fuhr schnell davon. Oh Mann, ey. Er war im Unrecht. Sie war auch im Unrecht, würde es aber nicht zugeben. Und wie immer würde letzten Endes er um Verzeihung bitten. Warum bin ich da jetzt hier? Hartmann. Das Wettrennen mit dem Bus lohnte sich nicht mehr. Connecticut. Sollte Nancy doch wütend sein. Er konnte ihr nicht helfen. Sich selbst auch nicht. Ihnen beiden war nicht zu helfen. Am liebsten wäre er noch einmal in die Bar von vorhin gegangen. Schade war nur, dass er nicht mit dem Typ reden konnte, der ihm einen Rye spendiert hatte. Stimmt, war er nicht verheiratet. Oder falls doch, kümmerte er sich nicht um seine Frau. Jedenfalls verschwendete er keine Mühe darauf, morgens punkt 9 Uhr im Büro zu sein und abends rechtzeitig heimzukommen, damit das Kindermädchen nach Hause gehen konnte. Oh, das gibt's doch nicht. Wenn die Kinder nämlich nicht im Camp waren, also den größten Teil des Jahres über, kam nicht etwa Nancy als Erste nach Hause, um sich um die Kinder zu kümmern, sondern er. Weil sie in dem Büro, in dem sie arbeitete, eine Vertrauensstellung hatte. Weil sie bei Swartz & Taylor die rechte Hand von Mr. Swartz war. Ein Bier. Sofort fiel ihm auf, dass diese Bar in einem besseren Zustand war als die vorige. Der Wirt war ein kleiner, runder Mann mit weißer Schürze und Glatze. Bitte sehr. Steve trank sein Bier in langen Zügen und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Und ein Rye. Von mir aus? Er hatte das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Das war seine Nacht. Eine Gelegenheit, wie sie sich vielleicht nie wieder ergab. Solange er noch einen klaren Kopf hatte, musste er sich nur fest vornehmen, gegen 5 oder 6 Uhr früh bei den Keynes anzurufen. Um diese Zeit würde seine Frau im Camp angekommen sein. 45 Millionen Autofahrer. Die Keynes hatten ihn wie letztes und vorletztes Jahr in einem Bungalow ein Zimmer oder wenigstens ein Bett reserviert, weil am Wochenende vor dem Labor Day weit und breit keine Unterkunft zu finden war. 45 Millionen Männer und Frauen. Auf unseren Straßen? Für ihn schien das plötzlich eine echte Erkenntnis zu sein. Er fixierte den dunkelhaarigen jungen Mann zu seiner Linken. Sowas bekommst du doch in keinem anderen Land der Welt zu sehen. Hm? 435 Tote bis Montagabend. Jetzt gab er endlich seinem Impuls nach und tippte dem Mann sachte auf die Schulter. Trinken Sie einen mit mir. Der andere wandte sich zu ihm um. Ja, zwei. Zwei was? Ja, was weiß ich, was er trinkt, was er trinken möchte halt. Ja, ja. Fragen Sie ihn, was er möchte. Keine Reaktion. Ja, dann zwei Rye. Verheiratet? Also ich habe eine Frau und zwei Kinder, ein Mädchen von 10 und einen Jungen von 8. Beide sind im Feriencamp. Aus New York? Jetzt kam immerhin eine Reaktion. Der andere schüttelte den Kopf. Ist das aus der Gegend hier? Providence? Boston. Er machte eine vage Geste, die alles bedeuten konnte. Das Verrückte ist, dass ich Rye eigentlich überhaupt nicht mag. Magst du Rye? Möchte mal wissen, ob es überhaupt Leute gibt, die ihn mögen. Du willst keinen, macht nichts. Das nehme ich dir nicht übel. Wirklich, an einem anderen Abend würde ich vielleicht auch nichts trinken, selbst wenn ich noch was dazu bekäme. Aber heute Abend bleibe ich beim Rye. Das ist nun mal so. Und das ist im Grunde die Schuld meiner Frau. Hm. Ja, wenn du nicht verheiratet bist, hast du dir die Frage vielleicht noch nie gestellt. Aber ist sie wirklich sehr wichtig. Man redet über alles Mögliche, was man für bedeutend hält. Und traut sich aber nicht, das Eigentliche anzusprechen. Steve hatte nicht den richtigen Ansatz gefunden. Habe ich recht, den oder? Faden verloren. Habe ich recht. Außerdem hatte er nicht das Wesentliche zum Ausdruck gebracht. Was er auszudrücken versuchte, war kompliziert und so tiefsinnig, dass er die Hoffnung aufgab. Nochmal dasselbe, Chef. So, hier. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei den Frauen und der Straße. Ja, das ist der springende Punkt. Merkt ihr das? Einerseits die Frauen und andererseits die Straße. Verstehst du? Also, weil die Damen, die bleiben halt immer schön auf den, die bleiben halt immer schön auf den Schienen. Ja, die wissen halt, wo es lang geht. Die Frauen und die Schienen, die Männer und die Straße. Ja. Denn die Männer haben ja, egal was sie tun, hier drin ein. Ja. Die Männer. Er hätte gern erklärt, was Männer brauchten und was ihnen verwehrt blieb. Und gerade das war so schwierig. Es gibt halt Leute, die sie verlassen und es gibt die anderen, die das nicht schaffen. Punkt. Schluss. Ja, also ich habe sie heute Nacht verlassen. Er war immer noch bei den Schienen. Auf Genauigkeit legte er keinen Wert mehr. Ja, morgen sehe ich die Kinder wieder. Dabei wurde er auf einmal rührselig. Seine Kehle schnürte sich zu. Er hatte plötzlich das Gefühl, seine Kinder zu verraten. Er griff in seine Brieftasche, um unter dem Führerschein die Fotos hervorzuziehen und hielt gerade den Kopf gesenkt, als sein Nachbar ein Geldstück auf den Tresen legte und zur Tür ging. Hä, ist er gegangen? Gott sei Dank. Kennen Sie ihn? Nein. Und ich möchte ihn auch nicht kennenlernen. Sind das Ihre Kinder? Ja, mein Sohn und meine Tochter. Holen Sie sie aus den Ferien ab? Mhm. Waren Sie auf dem Land? In Maine. Dort sind zwei Camps gleich nebeneinander. Eins für Jungen, eins für Mädchen. Mrs. Keen kümmert sich um die Mädchen. Und Hector, ihr Mann, der sieht aus wie ein alter Pfadfinder. Nacheinander drei Polizeisperren ausweichen. Gegen 11 Uhr ist er in einem gestohlenen Fahrzeug auf der Straße Nummer 2 gesehen worden, wo er in Richtung Norden... Wer ist das? Es ist höchste Vorsicht geboten. Der Mann ist bewaffnet. Die nächsten Nachrichten... Wer ist das? Der Typ, der aus Sing Sing ausgebrochen ist und die Kleine im Wandschrank eingeschlossen hat. Mit einer Tafel Schokolade. Welche Kleine? Die Tochter des Farmers von Croton Lake. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Das soll mir aufgefallen sein. Haben Sie gesehen, ob er eine Tätowierung am Handgelenk hatte? Wer? Der Typ, dem Sie vorhin einen Drink spendiert haben. Der wollte ja nicht. Kann man ihm auch nicht übel nehmen. Der Wirt zuckte mit den Achseln und warf ihm einen Blick zu, der ihm gar nicht gefiel. Steve legte einen 5-Dollar-Schein auf die Theke und ging aus der Bar. Bist du's? Als Steve sich auf dem Sitz niederließ, sah er den jungen Mann aus der Bar. Trotz der Dunkelheit hatte er das längliche Gesicht und die dunklen Augen sofort erkannt. Und er wunderte sich nicht, ihn hier anzutreffen. Keine Unterwürfigkeit, auch keine Empörung. Haben Sie mich erkannt? Ich glaube, dem Wirt schwant was. Was für eine Personenbeschreibung haben Sie durchgegeben? War von einer Tätowierung die Rede. Kannst du noch fahren? Klar. Soll ich Providence über die Nebenstraßen umfahren? Bleib auf der Landstraße. Okay. Und wenn die Polizei... Fahr nicht schneller als erlaubt. Alles klar. Fahr vor allem nicht bei Rot über die Ampel. Wenn wir auf eine Straßensperre stoßen... Fahr einfach hinter den anderen her. Ja? Okay. wie war nochmal dein Name? Sid Halligan. Er war noch nie in einer solchen Lage gewesen. Und doch brauchte er keine Erklärung. Du kannst dir sicher denken, was passiert, falls du auf die Idee kommst. Sid hätte sich auch sparen können, die Hand in der Tasche zu halten, am Griff seines Revolvers. Hey, ich werde nichts sagen. Gut. Die Fahrzeuge fuhren bald immer dichter auf, bewegten sich schließlich Stoßstange an Stoßstange vorwärts und kamen dann ganz zum Stehen. Stau, soweit das Auge reichte. Da ist eine Polizeikontrolle. Ja. Zigarette? Nein. Steve hatte keine Angst. Er wollte die Sache lediglich schnell hinter sich bringen. Auf Höhe der Sperre wurden die Autos noch nicht einmal angehalten, sondern fuhren im Schritttempo an den uniformierten Polizisten vorüber, die nur einen Blick durch das Wagenfenster warfen. Hinter Providence kam sicher nichts mehr. So weit würden sie die Suche nicht ausdehnen. Sag mal, die Sache mit dem kleinen Mädchen, was ist da eigentlich dran? Wie viel Benzin ist im Tank? Halb voll. Und wie lange reicht das? Noch ungefähr 150 Meilen. Sie erreichten die Sperre. Und als Steve anhalten wollte, bedeutete ihm der Polizist, weiterzufahren und Gas zu geben. Und begnügte sich mit einem flüchtigen Blick ins Wageninnere. Geschafft. Was ist geschafft? Wir sind vorbei. Auf dem Schild steht 35 pro Stunde. Richtung Boston. Weißt du Bescheid? Ja, das ist meine Strecke. Sie kamen in einem rot beleuchteten Nachtclub vorbei und er bekam wieder Durst. Was ist los mit dir? Wieso? Weißt du nicht mehr, wo rechts ist? Solange die Sperre noch vor ihnen gewesen war, hatte er sich entschlossen und stark gefühlt. Jetzt sackte er immer wieder in sich zusammen und die Konturen der Straße verschwammen vor seinen Augen. Bist du sicher, dass du nicht falsch gefahren bist? Ja, doch. Vorhin, da habe ich ein Schild gesehen, auf dem Boston stand. Wo willst du hin? Weiter, brauch dich nicht zu kümmern. Okay, also ich fahre nach Maine. Meine Frau wartet dort mit dem... Fahr einfach weiter! Er wünschte sich, dass Sid Vertrauen zu ihm hatte. Dass er wusste, er würde ihn nicht verraten. Die meisten Menschen haben Angst. Wovor? Ich weiß es nicht. Aber die anderen wissen das auch nicht. Das bewunderte Steve. Dieser Mann schlug sich allein durch. Seit 48 Stunden war die Polizei von 3 Bundesstaaten hinter ihm her. Er hatte weder Frau noch Kinder, kein Haus und wahrscheinlich auch keine Freunde. Und er ging seinen Weg. Wie viel Zeit hattest du abzusitzen in Sing Sing? 10 Jahre. Und wie viel hast du hinter dir? 4. Musst du ja ganz jung reingekommen sein. Mit 19. Und vorher? 3 Jahre Erziehungsheim. Warum? Autos. Und die 10 Jahre? Überfall mit geklauten Autos. In New York? Nee, unterwegs. Und von wo bist du gekommen? Missouri. Hast du deinen Revolver benutzt? Wenn ich geschossen hätte, wäre ich auf dem elektrischen Stuhl gelandet. Hey, warum hast du das Mädchen in den Wandschrank gesperrt? Weil sie mir mit ihrem Geschrei die Nachbarn auf den Hals gehetzt hätte. Ich brauchte einen Vorsprung, um aus dem Dorf wegzukommen. Ich wollte sie nicht fesseln wie die Mutter. Im Schrank war eine Tafel Schokolade, die habe ich ihr gegeben und sie in den Wandschrank gestoßen und ihr gesagt, sie braucht keine Angst zu haben. Dann habe ich abgeschlossen. Ich war nicht grob zu ihr. Und die Mutter? Da ist eine offene Tankstelle. Wir sollten anhalten und voll tanken. Wie viele Gallonen? Voll. Ja. Sie haben nicht zufällig ein kaltes Bier da? Nee, Bier habe ich keins. Aber vielleicht finde ich da drüben noch irgendwo ein Fläschchen Schnaps. Willst du einen Schluck? Nein. Schau auf die Straße. Ja, mach ich ja. Du hast den Wagen nicht im Griff. Meinst du, ich soll schneller fahren? Ich meine, du sollst geradeaus fahren. Was? Fühlst du dich nicht sicher? Ich fahr am besten, wenn ich ein Glas getrunken habe. Ja, eins vielleicht. Ich bin nicht betrunken. Plötzlich machte das Auto einen Satz. Nach kurzem Ruckeln kam der Wagen am Straßenrand zum Stehen. Steve war so überrascht gewesen, dass er gar nicht auf Sid Halligan geachtet hatte. Und jetzt mit Entsetzen sah, dass der den Lauf seines Revolvers auf ihn gerichtet hielt. Ein Reifen. Geplatzt. Aus Versehen. Steig aus. Hast du ein Reserverad? Im Kofferraum. Los, schnell! Schwankend bewegte sich Steve auf das hintere Ende des Wagens zu. Dabei wurde ihm endgültig klar, dass er sich beim besten Willen nicht mehr auf den Beinen halten konnte und über kurz oder lang zusammensacken würde. Scheiße. Er war im Tunnel. Er wird's bald! Keiner kümmerte sich um den Wagen am Straßenrand und die zwei Gestalten, die für einen Sekundenbruchteil im Lichtkegel der Scheinwerfer auftauchten. Halligan konnte ihn, wenn er wollte, gefahrlos umbringen. Seine Leiche in den Wald schleifen, wo sie tagelang unentdeckt bleiben würde. Kannst du überhaupt einen Reifen wechseln, hä? Ja. Ja, ich weiß schon. Ja, dann mach! Um sich nicht bücken zu müssen, ging er auf die Knie und versuchte auf allen Vieren den Wagenheber an der richtigen Stelle anzusetzen. Plötzlich spürte er, wie er zusammensackte und kraftlos auf dem Boden landete. Entschuldigung. Die Arme nach vorn ausgestreckt. Jetzt mach schon, Mann! Er blieb bei Bewusstsein. Und er hätte seinen Zustand nicht einmal als unangenehm empfunden, wenn da nicht Halligan mit seinem Revolver gewesen wäre. Mit einem Schlag hatte alles in ihm nachgegeben. Sein Kopf und sein Körper waren nur noch leer. Jeder weitere Versuch, sich aufzuraffen, war zwecklos. Er brauchte sich nur noch gehen zu lassen und abzuwarten. Tu mir nicht weh. Halligan stützte ihn. Mit seiner Hilfe gelangte er zum Wagen und sackte auf dem Sitz zusammen. Aber nicht auf der Seite, wo das Steuer war. Bevor er die Augen öffnete, wunderte er sich über seine Unbeweglichkeit. Er wurde von dem strahlendsten Morgenlicht geblendet, das er jemals gesehen hatte. Er war allein im Auto und saß nicht auf dem Platz, den er beim Einsteigen eingenommen hatte, sondern am Steuer. Sein Koffer war weg. Nancys Sachen, Unterwäsche, Sandalen, Badeanzug waren zuvor herausgerissen worden und lagen zwischen dem Werkzeug im Kofferraum herum. Dass der hintere Reifen platt war, merkte er erst, als er den Kofferraum geschlossen hatte. Es war wieder das rechte Hinterrad. Bis dahin hatte er noch nicht darüber nachgedacht, warum der Wagen am Fahrbahnrand abgestellt war. Halligan hatte sich nicht die Mühe gemacht, ihn zu wecken. Oder es war ihm nicht gelungen, falls er es denn versucht hatte. Entschuldigen Sie, mein Wagen ist liegen geblieben. Er steht eine halbe Meile weiter oben an der Straße Richtung Boston. Ein Reifen ist platt. Haben Sie kein Reserverad? Nein. Ich schicke Ihnen jemanden hin. Es wird aber eine gute Stunde dauern. Er verübelte Sid Halligan nicht, dass er sich aus dem Staub gemacht hatte. Er hatte schließlich keine andere Wahl gehabt. Aber über die Enttäuschung, die ihm Sid bereitet hatte, kam er nicht hinweg. Bei näherer Betrachtung bezog sich die Enttäuschung allerdings auf ihn selbst. Steve schämte sich. Hättest du mich umbringen können vorhin? Schnauze. Du hättest mich da auch am Straßenrand zurücklassen können. Wenn du mich nur mitgenommen hast, weil du Angst hattest, ich würde dich bei der Polizei anzeigen, dann tust du mir Unrecht und das kränkt mich. Jetzt halt die Schnauze! Vielleicht sieht das nicht danach aus jetzt, aber ich bin auch ein Mann, ja? Ein Mann, im Grunde. Ein Mann. Hatte er solche Angst, kein Mann zu sein? Sie möchten frühstücken? Er hatte sich an die Theke gesetzt. Die Kellnerin trug eine Uniform mit weißer Kappe. Geben Sie mir erst einen Kaffee. Er musste im Camp anrufen. Aber er traute sich noch nicht. Wissen Sie inzwischen, ob Sie Hunger haben? Nein, noch nicht. Geht der Kaffee nicht runter? Schlecht. Vermittlung? Mhm. Die 7 in Puffin Beach, bitte. Mr. und Mrs. Keen. Einen Moment, bitte. Ja, hier ist es Camp Walla Walla. Mrs. Keen, hier ist Steve Hogan. Ach, Mr. Hogan, wie geht es Ihnen? Wo sind Sie? Wir haben Sie heute Nacht erwartet. Ist meine Frau da? Wie? Sie ist nicht bei Ihnen? Aber nein, Mr. Hogan, sie ist nicht angekommen. Sind Sie sicher, dass meine Frau nicht im Camp ist? Vielleicht ist sie ja drüben bei den Jungen. Mein Mann war vor ein paar Minuten hier und das hätte er mir gesagt. Wo sind Sie? Ich bin unterwegs, noch etwa 70 Meilen entfernt. Wissen Sie, wann der Bus in Hampton eintrifft? Der Greyhound-Nachbus? Ja. Er kommt um 4 Uhr früh durch. Sie wollen doch nicht sagen, dass Ihre Frau... Augenblick. Wenn sie um 4 in Hampton angekommen wäre, hätte sie dann noch einen Anschluss zum Camp bekommen? Ja, sicher. Wir haben einen örtlichen Linienbus, der kommt um 5:30 hier vorbei. Es ist ihr doch nichts passiert, hoffe ich. Ja, ich melde mich später nochmal. Vermittlung? Mhm. Das Hotel in Maine, in Hampton, bitte. Gerne, einen Moment. Hallo, hier Hotel Maine. Können Sie mir sagen, ob eine Mrs. Nancy Hogan heute Nacht bei Ihnen abgestiegen ist? Die Dame soll gestern Abend hier eingetroffen sein? Nein, heute Nacht um 4 mit dem Greyhound. Tut mir leid. Wir haben überhaupt keinen Gast, der mit dem Bus gekommen ist. Könnte es sein, dass der Greyhound von heute Nacht einen Unfall hatte? Nein, bestimmt nicht. Davon hätte ich gehört. Und es hätte heute Morgen in der Zeitung gestanden. Vermittlung? Welche Nummer wollen Sie diesmal? Die Polizei in Hampton in Maine. Oh. Polizeistation? Ich möchte wissen, ob meiner Frau etwas zugestoßen ist. Sie hätte heute Nacht mit dem Greyhound in Hampton ankommen müssen. Name? Hogan. Nancy Hogan. Alter? 34. Personenbeschreibung? Mittelgroß, hellbraunes Haar, bekleidet mit einem hellgrünen Kostüm und... Na, hier liegt nichts Derartiges vor. Sind Sie sicher? Bitte? Ist vielleicht jemand ins Krankenhaus eingeliefert worden? Ein Augenblick. Wir haben da einen Verkehrsunfall. Ein Ehepaar. Der Mann ist tot. Es ist ein anderer Name. Sonst nichts. Wenn es um etwas geht, das außerhalb des Stadtbezirks passiert ist, sollten Sie lieber den Sheriff anrufen. Vielen Dank. Soll ich Sie mit dem Sheriff verbinden? Ja. Nochmals 30 Cent. Der Sheriff hatte auch nichts von Nancy gehört. Vielleicht jetzt doch ein Frühstück? Nein, danke. Ich soll ihn von der Tankstelle nebenan ausrichten, dass Ihr Auto wieder fahrtüchtig ist. Ah, danke. Und hier die aktuellen Polizeimeldungen. An der Straße Nummer 3. Reden Sie mal bitte lauter. Ja. Ist in der vergangenen Nacht eine etwa 30-jährige Frau, die noch nicht identifiziert werden konnte, bewusstlos und mit einer Kopfverletzung aufgefunden worden. Die Art der Verletzung sowie der Zustand ihrer Kleidung deuten darauf hin, dass sie überfallen wurde. Die Frau wurde ins Krankenhaus von Waterloo gebracht, konnte jedoch noch nicht vernommen werden. Ihr Zustand wird als stabil bezeichnet. Ich suche die Frau, die letzte Nacht hier eingeliefert wurde. Sie wurde auf der Straße überfallen. Wer sind Sie denn? Ich bin der Ehemann. Ich habe die Nachricht im Radio gehört und ich bin sicher, dass das meine Frau ist. Also, ist sie bei Ihnen? Wenn es sich um die Frau mit der Kopfverletzung handelt, ja. Kann ich Sie sprechen? Ich glaube nicht, dass Sie jetzt hinauf können. Die Besuchszeiten sind um 2 und um 7. Aber... Einen Augenblick. Hallo? Hier am Empfang steht der mutmaßliche Ehemann der Frau von letzter Nacht. Die mit der Kopfverletzung. Mhm. Kommen Sie runter oder soll ich ihn raufschicken? Schwer zu sagen, es geht so. In Ordnung. Gehen Sie bitte in den ersten Stock. Der Doktor erwartet Sie. Danke. Je weiter Steve vordrang in diesem Krankenhaus, desto mehr verlor er seine Persönlichkeit, sein Denk- und Reaktionsvermögen. In einigen Minuten würde er Nancy vielleicht sehen. Doch er dachte kaum an sie. Unmerklich hatte sich Leere in ihm ausgebreitet. Mr. Hogan? Ja, wie geht es meiner Frau? Sie schläft. Wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Sie können unten warten, wenn Sie wollen. Ich lasse Sie rufen, sobald Sie zu ihr dürfen. Was ist passiert? Das wissen wir nicht. Sie ist sofort behandelt worden, nachdem man sie aufgefunden hatte. Sie hat Kinder, nicht wahr? 2, ja. Hat sie vor kurzem bekommen? Nein, unsere Tochter ist 10 und der Junge ist 8. Keine Fehlgeburten? Nein. Waren Sie gestern den ganzen Tag mit ihr zusammen? Tagsüber nicht. Wir arbeiten beide in New York, jeder woanders. Aber am Abend haben Sie sie gesehen? Ja, wir sind einen Teil der Strecke zusammengefahren. Wenn Sie nachher bei ihr sind, ja? Dann denken Sie daran, dass sie eine starke Erschütterung hinter sich hat. Sie steht unter Beruhigungsmitteln. Ist sie wieder zu sich gekommen? Zeitweise. 2-mal. Hat sie was gesagt? Noch nicht. Steve musste sich konzentrieren, um zu begreifen, warum er hier war. Was sich seit dem Vorabend ereignet hatte und wer er überhaupt war. 2 Kinder im Feriencamp, ein Haus auf Long Island, in 2 Tagen wieder arbeiten. Von hier aus schien das seltsam. Setzen Sie sich. Lieutenant Murray war ein athletisch gebauter Mann um die 40, der ein wenig zur Fülle neigte. Hogan, nicht wahr? Ja, Stephen Walter Hogan, aber ich werde immer nur Steve genannt. Geburtsort? Groveton, Vermont. Mein Vater war Vertreter für Chemieprodukte. Ihre Adresse? Scottville, Long Island. Ich nehme an, Sie sind sich sicher, dass es sich bei der Verletzten tatsächlich um Ihre Frau handelt. Haben Sie sie gesehen? Ich habe noch nicht die Erlaubnis bekommen, zu ihr zu gehen. Ich bin aber trotzdem sicher, dass sie es ist. Wegen der Beschreibung, die Sie im Radio gehört haben? Ja, und auch wegen der Stelle, wo es passiert ist. Waren Sie dort? Ich hatte den Wagen einen Augenblick bei einer Bar abgestellt und bin weg. Wie verstehen Sie sich mit Ihrer Frau? Gut. Wo haben Sie zum ersten Mal angehalten? Er unternahm noch nicht einmal den Versuch, etwas zu vertuschen. Ich weiß es nicht genau. Das muss kurz hinter dem Merritt Parkway gewesen sein. Wo genau, habe ich mir nicht gemerkt. Ist Ihre Frau mit Ihnen gegangen? Nein, sie ist im Auto geblieben. Außer der Sache mit Sid Halligan hatte er nichts zu verbergen. Und was sich mit Sid abgespielt hatte, das hatte wiederum nichts mit seiner Frau zu tun. Da er ihn lange nach dem Überfall auf sie getroffen hatte. Wann haben Sie sich zu streiten angefangen? Wir haben uns nicht richtig gestritten. Nancy war verärgert, weil ich angehalten hatte, um ein Glas zu trinken. Er lehnte sich nicht auf. Nicht einen Augenblick war er versucht aufzustehen und zu erklären, dass alles gehe niemanden etwas an. Er sei ein freier Bürger und er habe vielmehr selbst guten Grund, die Polizei zur Rechenschaft zu ziehen, weil sie zugelassen habe, dass seine Frau auf offener Straße von einem Unbekannten überfallen worden war. Entschuldigung, Könnten Sie jetzt noch mal bei dem anderen Unfallopfer vorbeischauen, Lieutenant? Wie geht es ihm? Er ist wieder zu sich gekommen und behauptet, das Auto beschreiben zu können, das ihn angefahren hat. Könnten Sie dem Sergeant draußen in meinem Wagen ausrichten lassen? Er soll seine Aussage aufnehmen und alles Nötige veranlassen. Ich komme später selbst noch vorbei. In Ordnung. In dieser Bar also, bei der Sie angehalten haben. In welcher? Das war ihm zu schnell herausgerutscht. In der ersten. Haben Sie da zufällig mit einem anderen Gast am Tresen Bekanntschaft geschlossen? In der Bar nicht, nein. Er fühlte sich jetzt schon gedemütigt durch das, was unweigerlich auf ihn zukommen würde. Sein ganzes Verhalten, das ihm am Abend zuvor so banal und harmlos erschienen war, als vielleicht 1 oder 2 Millionen Amerikaner unterwegs irgendwo ein Glas tranken, bekam jetzt eine andere Dimension. Hat Ihre Frau Ihnen damit gedroht, Sie zu verlassen? Erst als ich zum zweiten Mal anhalten wollte. Hatte sie Ihnen schon früher mal damit gedroht? Das ist mir nicht in Erinnerung. Hat sie jemals von Scheidung gesprochen? Was? Nein, davon ist nie die Rede gewesen. Ich habe ein Glas zu viel getrunken und ich hatte Lust auf noch einen Drink. Meine Frau hat mich gewarnt und gesagt, sie will alleine weiterfahren, wenn ich schon wieder aussteige und in eine Bar gehen würde. Glauben Sie wirklich, dass sie mich verlassen wollte? Aber dann... Glauben Sie wirklich? Aber schauen Sie mich an, Lieutenant. Schauen Sie mir bitte ins Gesicht und sagen Sie mir, ob ich aussehe wie ein... Und schon stieg ein anderer, ein überaus grässlicher Gedanke in ihm hoch, wurde immer größer und schaltete alle anderen Überlegungen aus. Was wäre, wenn Nancy nun nicht wieder zu Bewusstsein kam? Wir wissen aus gutem Grund, dass Sie Ihre Frau nicht überfallen haben. Und haben Sie den festgenommen, der Sie überfallen hat? Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Warum ist Ihre Frau, als Sie vor der zweiten Bar anhielten, nicht wie angedroht mit dem Auto weitergefahren? Weil ich den Zündschlüssel eingesteckt hatte. Ich wollte ihr eine Lektion erteilen. Wissen Sie, wie spät es war, als Sie aus dem Wagen gestiegen sind? Nein, die Uhr auf dem Armaturenbrett geht schon lange nicht mehr. Hat Ihre Frau gesagt, dass sie trotzdem weggehen würde? Steve hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Er wusste nicht mehr ein noch aus. Nein, nein, ich glaube nicht. Sie sind sich nicht sicher? Oh Gott, nein, ich... Ach, warten Sie, ich... Also, wenn sie darüber geredet hätte, den Bus zu nehmen, dann hätte ich das, glaube ich, nicht zugelassen. Ja. Ich bin mir jetzt ganz sicher. An die Möglichkeit mit dem Bus habe ich dann erst später gedacht. Können Sie etwas über die anderen Fahrzeuge auf dem Parkplatz sagen? Ich meine, da standen vor allem so alte Schlitten und Lieferwagen. Ach, wenn ich das jetzt nicht mit der anderen Bar verwechsle. Hieß die Bar vielleicht Amandos? Das kann schon sein. Würden Sie sie wiedererkennen? Ja, wahrscheinlich. Rechts vom Tresen war ein Fernseher. Hm. Erzählen Sie weiter. Es waren viele Leute da. Männer und Frauen. Ist Ihnen jemand besonders aufgefallen? Nein. Haben Sie mit jemandem gesprochen? Ja, ein Mann neben mir am Tresen, der hat mich zu einem Drink eingeladen. Ich wollte eigentlich ablehnen, aber Sie wissen ja, wie das ist. Hm. Ja, und Sie haben ihm dann auch einen Drink spendiert? Ja, ich glaube ja, wahrscheinlich. Haben Sie über Ihre Frau gesprochen? Nicht ausgeschlossen, aber eher über Frauen im Allgemeinen. Haben Sie ihm die Sache mit dem Schlüssel erzählt? Er war erschöpft. Er wusste es nicht mehr, beim besten Willen. Oh Gott, das kann doch alles. Er brachte allmählich alles durcheinander und verwechselte, was er zu dem Blonden mit den blauen Augen und was er zu Halligan gesagt hatte. Sogar die Bars überlagerten sich in seinem Gedächtnis. Haben Sie bemerkt, ob der Mann die Bar vor Ihnen verlassen hat? Nein. Nein, bestimmt nicht. Ich bin als Erster gegangen. Wissen Sie das genau? Ich könnte schwören, dass ich als Erster gegangen bin. Ich sehe mich noch, wie ich zahle, zur Tür gehe und habe mich umgedreht. Ja. Und er war noch da. Und Ihre Frau draußen im Wagen, die war nicht mehr da? Genau. Lieutenant Mary, kann ich Sie kurz sprechen? Einen Augenblick. Was gibt's, Sergeant? Wir haben das hier in seinem Kofferraum gefunden. Danke. Als Mary zurückkam, warf er wortlos ein paar Kleidungs- und Wäschestücke auf den Tisch. Nancys Sachen, die sie im Kofferraum gefunden hatten. Sie hatten also einen Verdacht gegen ihn, sonst hätten sie nicht das im Hof des Krankenhauses abgestellte Auto durchsucht. Haben Sie in der Nähe des Parkplatzes jemanden gesehen? Nein. Sie sind gleich weitergefahren? Ja, als ich ein Stück weiter vorne an der Kreuzung war, da fiel mir das dann mit dem Bus ein. Wahrscheinlich, weil uns auch am früheren Abend ein Greyhound-Bus entgegengekommen war. Dann bin ich langsam weitergefahren und hab den rechten Straßenrand im Auge behalten, weil ich dachte, ich könnte sie noch einholen. Und Sie haben sie nicht gesehen? Nein, ich hab gar nichts gesehen. Ausgerechnet jetzt fielen ihm ein paar Fetzen aus dem Vortrag wieder ein, den er Sid Halligan gehalten hatte. Natürlich ausgehend von den Schienen und der Straße. Weißt du, die stellen Regeln auf, die Gesetze nennen. Und Sünde nennen die alles, was sie bei anderen erschreckt. Ja, das ist die Wahrheit, mein Lieber. Wenn die nicht zittern würden, dann bräuchten die keine Polizei, keine Kirchen, keine Banken. Und keine roten und grünen Ampeln an den Kreuzungen. Und für einen wie dich ist das alles lächerlich, oder? Zu Hunderten fahnden sie nach dir auf den Straßen und du sitzt seelenruhig am Steuer meines Wagens und rauchst eine Zigarette und sagst Scheiß drauf. Schnauze. Das war länger gewesen. Verworrener, und er erinnerte sich, dass er Zustimmung erwartet hatte. Ein Wort nur, ein Zeichen. Er wollte Nancy um Verzeihung bitten. Das hatte er sich heute früh vorgenommen. Warum konnten Sie nicht einen Bus einholen, der höchstens 50 Meilen pro Stunde fährt? Ich habe mich verfahren. Wissen Sie, wohin Sie gefahren sind? Nein, ich bin offenbar im Kreis gefahren. Ohne anzuhalten. Der Augenblick war gekommen, vor dem er sich fürchtete. Es ging nicht mehr um Nancy und nicht um Halligan. Es ging um ihn. Fast 33 Jahre lang war er ein glücklicher Mensch. Es fehlte ihm an nichts. Aber woher kam dann das ganze Gerede, wenn er ein Glas zu viel getrunken hatte und erst auf Nancy und als nächstes auf die ganze Gesellschaft schimpfte? Ich habe noch einmal angehalten. In einer Bar, einem Blockhaus, kurz vor Providence. Gleich daneben ist noch ein Gasthof. Der Lieutenant brauchte Steve nur anzusehen, um zu wissen, dass er gleich auspacken würde. Und er hat Ihnen seinen Namen gesagt? Er stellte diese Frage, als ob es keiner weiteren Erklärung bedürfe. Ich weiß nicht mehr, ob er das war. Warten Sie, in meinem Kopf geht alles drunter und drüber. Ich bin fast sicher, dass ich es erraten habe, als er bei mir im Wagen saß. Sie hatten im Radio gerade über ihn berichtet. Mr. Hogan, Sie können jetzt zu Ihrer Frau. Nancy? Er erkannte ihren Blick nicht wieder. Der Kopfverband reichte ihr bis zu den Augenbrauen und verdeckte die Ohren, was ihr Aussehen irgendwie veränderte. Ihr Gesicht war kreidebleich, wie leblos. Nancy, bitte verzeih mir. Sei still. Nancy, ich bin bei dir. Der Arzt sagt, du wirst bald wieder gesund. Es ist alles gut. Sie wollte ihn nicht ansehen und drehte das Gesicht zur Wand. Nancy, morgen hole ich die Kinder am Camp ab. Auch ihnen geht's gut. Du wirst sie bald sehen. Steve? Ich habe mir solche Vorwürfe gemacht. Weißt du es? Ja, ich weiß es. Kannst du mir je verzeihen? Aber ich bin es, der dich um Verzeihung bitten muss, Nancy. Ich bin es. Sie wandte langsam den Kopf zu ihm, aber als er sich zu ihr niederbeugte, Nancy, um ihr einen Kuss auf die Wange zu geben, stieß sie ihn zurück. Nancy. Nein, ich kann nicht. Alles hätte sich genauso gut auf einem anderen Planeten abspielen können. Es kam ihm nicht in den Sinn, irgendwelche Fragen zu stellen, Entscheidungen zu treffen oder auch nur die geringste Initiative zu ergreifen. Er hätte sich wahrscheinlich nicht gewundert, wenn jemand durch ihn hindurchgegangen wäre, wie durch ein Gespenst. Zum Büro. Ja, in Ordnung. Die Sonne, die Geräusche, die vielen Menschen machten ihn benommen. Die ganze Welt war in Aufruhr. Er stieg wie ein Automat hinten in das Polizeiauto. Lieutenant Murray setzte sich neben ihn, der Sergeant saß am Steuer. Haben Sie es verstanden? Was soll ich verstanden haben? Dass Ihre Frau zugestoßen ist? Nein. Sie hat Angst vor mir. Ich habe Ihre Frau letzte Nacht am Straßenrand gefunden. Leute aus White Plains hatten eine Panne in der Nähe der Stelle, an der sie lag. Sie haben ein Stöhnen gehört. Ich war nur ein paar Meilen von dort auf Streife, als ich über Funk benachrichtigt wurde. Ich war noch vor dem Krankenwagen da. Wie ging es ihr? Sie war nicht mehr bei Bewusstsein. Sie hat viel Blut verloren, was auch ihre Blässe erklärt. Sie hat noch an Ort und Stelle erste Hilfe bekommen. Ihre Frau fühlt sich verantwortlich für das, was passiert ist. Deshalb war sie so entsetzt, als sie sie gesehen hat. Aber ich habe doch den Schlüssel mitgenommen. Das weiß sie doch. Der Mann hat sie nicht nur überfallen, um ihr die Handtasche wegzunehmen. Was soll das heißen, das? Sie wurde vergewaltigt. Das hat uns der Arzt heute Morgen um 10 bestätigt. Er rührte sich nicht, sagte nichts, war wie erstarrt und hatte nur die völlig aufgelöste Nancy vor Augen. Sie hat sich gewehrt. Das beweist schon der Zustand ihrer Kleider und auch die Flecken und Striemen, die sie am Körper hat. Der Mann hat ihr daraufhin mit einem schweren Gegenstand einen Schlag auf den Kopf versetzt, also vielleicht mit einem Stück Bleirohr, einem Schraubenschlüssel oder einem Revolvergriff. Und sie hat das Bewusstsein verloren. Kein Ton kam ihm über die Lippen. Nancy hatte Angst vor ihm gehabt, als er sich zu ihr gebeugt hatte. Hier, Kaffee. Ist gezuckert. Sie nehmen doch Zucker, oder? Also, wenn alles gut geht, haben wir ihn in 1 oder 2 Stunden. Etwa eine Meile von der Stelle entfernt, an der er ihren Wagen stehen lassen musste und sie am Straßenrand zurückließ, hat ein LKW-Fahrer ihn aufsteigen lassen und bis Exeter mitgenommen. Und von da... Was sagen Sie da? Ich sage, dass er in Exeter die Möglichkeit gefunden hat... Wer? Halligan. Im Augenblick muss er in einem Umkreis von... Ich habe nicht gefragt, wo er ist. Ich möchte wissen, ob er das war, der... Ich dachte, das sei Ihnen längst klar. Sind Sie sicher? Ja. Seit heute Morgen, als ich dem Barkeeper im Amandus Halligans Foto gezeigt habe. Er hat ihn zweifelsfrei wiedererkannt. Halligan hat die Bar um dieselbe Zeit verlassen, zu der Sie sich dort aufhielten. In der anderen Bar, diesem Blockhaus, wo er mit Ihnen getrunken hat, sind wir wieder auf seine Spur gestoßen. Und dort haben Sie uns auch eine Beschreibung von Ihnen und Ihrem Wagen gegeben. Vorhin im Krankenhaus hat der Arzt Ihrer Frau auf meine Bitte hin ein Foto von Ihnen gezeigt, und auch sie hat ihn wiedererkannt. Eines ist sicher. Für den Ausbruch hat er nur 5 oder 10 Jahre Haftverlängerung riskiert. Aber jetzt kommt er auf den elektrischen Stuhl. Ein beißender Alkoholgeruch stieg aus dem Becken hoch. Seine Augen tränten, seine Kehle brannte. Und er presste, von Brechreiz geschüttelt, die Hände gegen den Bauch. Eine furchtbare Wut braute sich in ihm zusammen. Ein Hass, der wehtat und nur in dem Wort töten seinen adäquaten Ausdruck fand. Aber nicht etwa mit einer Waffe, sondern mit den eigenen Händen. Langsam, bestialisch. Im vollen Bewusstsein töten zu wollen, ohne sich einen einzigen entsetzten Augenaufschlag oder ein letztes Aufbäumen entgehen zu lassen. Mit nacktem Oberkörper und nassem Haar machte er die Tür auf. Ich habe die sauberen Hemden im Auto gelassen. Da sind sie. Auf dem Tisch. Sie können Ihr Hemd auch hier anziehen. Was wir zu besprechen haben, ist nicht geheim. Was gibt's, Sergeant? Der in Exeter gestohlene Wagen ist auf der 302 aufgefunden worden. Zwischen Woodville und Littleton. Der Tank war leer. Entweder hat er gedacht, er hätte mehr Sprit und gehofft, die kanadische Grenze noch zu erreichen. Oder er hat nicht gewagt, sich an einer Tankstelle zu zeigen. Haben Sie gehört, Steve? Ja. Die Polizei von New Hampshire hält uns auf dem Laufenden. Sie hat bereits das FBI alarmiert. In der ganzen Gegend sind Straßensperren errichtet worden. Und für die Fahndung im Wald haben sie inzwischen Spürhunde angefordert, die jeden Moment eintreffen müssen. Hoffentlich kriegen wir ihn vor Einbruch der Dunkelheit. Haben Sie mich erkannt? Du kannst dir sicher denken, was passiert, falls du auf die Idee kommst. Wenn ich geschossen hätte, wäre ich auf dem elektrischen Stuhl. Das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Du hast mir nicht gesagt, das ist meine Frau, meine Frau. Entschuldigung, kann ich jetzt zu meiner Frau? Einen Moment. Der Ehemann von der Dame auf Zimmer 22 ist hier. Ich sag es ihm. Nicht vor 7 Uhr. Kann ich das Telefon mal benutzen? Da drüben ist eine öffentliche Telefonzelle. Lieutenant Murray, hier ist Steve Hogan. Gibt es was Neues? Ja, seit einer halben Stunde. Es ist alles gelaufen. Die Hunde haben zunächst eine falsche Spur verfolgt, was eine gute Stunde gekostet hat. Sie wurden dann nochmal zum Wagen zurückgebracht und haben die richtige Fährte aufgenommen. Hat er Widerstand geleistet? Als er gemerkt hat, dass er umstellt ist, hat er den Revolver fallen lassen und die Hände hochgehoben. Er hat gebettelt, man soll ihm nichts tun. Die Leute vom FBI haben ihn mitgenommen. Sie kommen morgen früh hier vorbei und bringen ihn dann nach Sing Sing zurück. Ich danke Ihnen. Mr. Hogan, hat Ihnen der Lieutenant schon Bescheid gesagt? Ja. Die Kopfverletzung ist unschön, aber wird schnell verheilen. Noch etwas sollten Sie wissen. Wir mussten ihr die Haare abschneiden und den Kopf kahl scheren. Nicht, dass Sie überrascht reagieren. Das könnte Sie kränken. Ich verstehe. Wir können Sie nicht mehr lange hier behalten. Wir mussten heute schon mehrere Notfälle abweisen. Haben Sie einen guten Arzt? Wo wohnen Sie? Auf Long Island. Haben Sie ein Krankenhaus in der Nähe? 3 Meilen weg. Es wird lange dauern, bis Sie sich wieder wie ein normaler Mensch fühlt und normal reagiert. Vor allem nach dem unvermeidlichen Rummel, der um Sie gemacht werden wird. Und wenn der Täter gefasst wird, kommt es zum Prozess. Er ist festgenommen. Sie werden viel Geduld brauchen. Sag nicht. Sie hielt die Augen geschlossen. Steve hütete sich vor der kleinsten Bewegung. Er wollte etwas sagen, ließ es aber bleiben und schloss schließlich selbst die Augen. Denn so waren sie einander noch näher, ohne sich zu sehen. Nur durch die Berührung ihrer ineinander gelegten Hände. Bist du nicht zu müde? Nein. Sieh mal, Nancy. Psst. Beweg dich nicht. Ich spüre, wie das Blut in deinen Adern pocht. Ich bin jetzt sehr alt. Seit der letzten Nacht bin ich eine alte Frau. Widersprich nicht. Lass mich ausreden. Ich habe viel nachgedacht. Heute Nachmittag. Er hatte sich ihr nie so nah gefühlt. Es war, als seien sie umgeben von einem Kreis aus Licht und Wärme, der sie vor der Außenwelt schützte. Und in ihren verschränkten Händen schlug der Puls im selben Rhythmus. Unser ganzes Leben wird sich ändern. Und nichts wird mehr so sein wie früher. Ich werde nie wieder deine Frau sein. Nancy. Ich will, dass du zuhörst und verstehst. Es gibt Dinge, die werden nicht mehr möglich sein. Sei still. Er hatte die Augen geöffnet. Sie lag immer noch mit geschlossenen Lidern da. Ihre Unterlippe zitterte und schob sich etwas vor, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Nein, Steve. Ich weiß, was ich sage. Und du weißt es auch, aber du versuchst, dir etwas vorzumachen. Für mich ist es aus. Ich verlange nicht, dass du bei mir bleibst. Wir werden sehen, wie sich das am besten einrichten lässt. Nancy. Bitte, lass mich ausreden, Steve. Irgendwann wirst du dir selbst über die Dinge klar werden, die ich dir heute Abend sage. Und das wäre dann für uns beide viel quälender. Deshalb wollte ich, dass du sofort Bescheid weißt. Er merkte nicht, wie er ihre Hand zusammenpresste. Man begreift immer erst, wenn es zu spät ist. Man weiß es nicht zu schätzen, wenn man glücklich ist. Wir waren doch glücklich. Wir vier. Das stimmt nicht. Wir waren bisher nicht glücklich. So hatte er sich ihre Begegnung nicht vorgestellt. Er hätte nie für möglich gehalten, dass er ihr eines Tages sagen würde, was ihm jetzt auf der Zunge lag. Er fühlte sich vollkommen ehrlich, wie nackt und so empfindsam, als ob ihm die Haut abgezogen sei. Sieh mich nicht an. Lass die Augen geschlossen und hör mir nur zu. Wir waren nicht glücklich. Sonst wäre ich da nicht immer völlig ratlos gewesen. Sobald uns der Alltagstrott und die kleinen Gewohnheiten fehlten. Weißt du, wann ich gestern angefangen habe, dich zu belügen? Das war noch zu Hause. Wir waren noch nicht unterwegs. Ich habe dir gesagt, dass ich den Wagen auftanken wollte. Erst hast du noch von den Zigaretten geredet. Ja, aber ich bin einen Ride trinken gegangen. Ich bin die ganze Nacht über beim Rye geblieben. Ich wollte mich stark fühlen, ohne Fesseln. Du hast mich gehasst. Du mich auch. Ja. Ich habe immer weitergemacht, ganz allein. Bis ich heute früh irgendwo am Straßenrand aufgewacht bin und mich nicht erinnern konnte, wie ich dahin gekommen war. Hast du einen Notfall gehabt? Er hatte das Gefühl, dass es zum ersten Mal, seit sie sich kannten, keine Ausflüchte zwischen ihnen gab. Keine noch so dünne Wand, die sie gehindert hätte, voreinander ganz sie selbst zu sein. Nein, es war kein Unfall. Ich habe einen Mann getroffen, in dem ich für ein paar Stunden mein alter Ego sehen wollte. Stark und nicht feige. Ein Mann, dem ich gerne ähnlich gewesen wäre. Und ich habe ihm alles gesagt, was ich auf dem Herzen hatte. All das Böse, das in mir gärte. Ich habe von dir gesprochen. Und vielleicht von den Kindern. Und womöglich habe ich sogar behauptet, sie nicht zu lieben. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Dabei wusste ich, wer dieser Mann war und woher er kam. Ich habe mit der Sturheit eines Betrunkenen alles in den Dreck gezogen. Und der Mensch, dem ich mich in dieser Weise anvertraut habe, das ist der... Er war fertig. Er weinte und es waren keine bitteren Tränen, die ihm aus den geschlossenen Augen quollen. Nancys Hand lag reglos in der seinen. Als er die Augen öffnete, stellte er überrascht fest, dass sie ihn ansah. Das ist alles. Es wird ein anderes Leben sein. Und ich weiß nicht, wie es werden wird. Aber ich bin sicher, dass wir das zusammen erleben werden. Glaubst du wirklich, Steve? Und du? Ohne nachzudenken, stieg Steve in seinen Wagen und fuhr ans Meer. Er musste noch einen Augenblick allein sein mit dem, was er in sich fühlte und was so anders war als die Lichter der Stadt, die Musik, die Schießbuden und Schiffsschaukeln. Alles um ihn herum erschien körperlos, irreal. Das Einzige, was ihm von der Nacht in Erinnerung blieb, war das Gefühl durchdringender Kälte. Es war 22:30, als er den Wagen gegenüber der Polizeistation abstellte. Er war ruhig. Er musste jetzt unbedingt völlig gelassen sein. Eines der Autos vor der Eingangstür, ein Privatwagen mit Kennzeichen aus New Hampshire, musste den FBI-Beamten gehören, die Sid Halligan hergebracht hatten. Ist er hier? Ja. Kann ich ihn sehen? Sie werden ihn nachher sehen, Steve. Aber vorher möchte ich, dass Sie sich einen Moment setzen. Er ist heute Nacht angekommen und wir sind gleich heute Morgen mit ihm zum Krankenhaus gefahren. Wir wollten die Gegenüberstellung noch vornehmen, bevor sich die Beamten in einer Stunde wieder mit ihm auf den Weg nach Sing Sing machen. Mhm. Wenn wir das nicht heute früh erledigt hätten, dann hätte Ihre Frau sich später die Mühe machen müssen und... Wie war sie? Wir fanden sie erstaunlich ruhig und gefasst. Sie wollen ihn immer noch sehen? Ja. Jetzt? So bald wie möglich. Murray ließ ihn allein. Steve stand auf und blieb zum Fenstergewand stehen, wie um sich zu sammeln. Nach einiger Zeit trat der Lieutenant wieder ein und setzte sich an seinen Schreibtisch. Als nächster betrat Sid Halligan den Raum. Steve hielt den Kopf gesenkt, hatte die Hände zu Fäusten geballt. Die anderen sahen, wie er die Augen schloss und die Muskeln anspannte. Dann drehte er sich zu Sid Halligan. Steve hob seine Faust und Halligan riss instinktiv seine Arme vors Gesicht. Sie hatten kein einziges Wort gewechselt. Kein Laut war zu hören gewesen. Das war's. We three, we're all alone, living in a memory, my echo. Schlusslichter. Hörspiel nach dem Roman von Georges Simenon. Übersetzung aus dem Französischen, Stephanie Weiss. Es sprachen Steve, Paul Schröder, Nancy, Lou Strenger, Sid, Tobias Diakov, Lieutenant Murray, Sebastian Betzel und als Erzähler Fabian Busch. In weiteren Rollen Bernd Gravert, Matti Krause, Toni Runke, Bettina Stucki, Maria Magdalena Warzinska, Thilo Werner und viele andere. Technische Realisation Corinna Gartmann und Angelika Körber. Regieassistenz Sarah Veit. Hörspielbearbeitung und Regie Eva Solloch. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020. Dramaturgie Susanne Hoffmann.